Und nun von der Theorie zur Praxis. Da finden wir, dass die Jesuiten den durch ihre Satzungen um das Weib gezogenen Stacheldraht sehr bald und sehr allseitig durchbrechen und von Vorsicht im Verkehre mit Frauen nichts erkennen lassen. Das belastende Zeugnis eines Wissenden, des Visitators der oberdeutschen Ordensprovinz, des Jesuiten Hoffeus, habe ich bei der Besprechung von Theorie und Praxis des Keuschheitsgelübdes schon angeführt. Ihm gesellt sich als noch schwerwiegender, weil auf noch allgemeinerer Kenntnis der Dinge im Orden beruhend, die Klage des Ordensgenerals Acquaviva aus einem Rundschreiben an den ganzen Orden vom 21. Dezember 1605. Die Laienbrüder, welche die Priester bei Besuchen begleiten, sollen ermahnt werden, dass sie, wenn sie des Abends nach Hause kommen, dem Oberen berichten müssen, ob der Priester oder irgendein anderer aus irgendwelchem Grunde die Regel über die Art, wie Frauen zu besuchen sind, verletzt hat. Und man gehe streng vor gegen die Genossen, die in diesem Punkte sich weniger gewissenhaft erweisen, und man ermahne ihre Beichtväter, dass sie ihnen scharf ins Gewissen reden, wenn sie die Regeln nicht beachten. Was das Beichthören von Frauen in der Kirche betrifft, so wird den Oberen aufgetragen, dass die Beichtstühle an offenen Stellen aufgestellt werden, und zwar so, dass ein Beichtvater gleichsam der Begleiter des anderen sei. Auch sehe der Obere zuweilen nach, ob die Beichtstühle nicht etwa von ihren Plätzen weggerückt und ob die Beichtgitter, eine gitterförmige Öffnung, wodurch das Beichtkind mit dem Beichtvater spricht, noch unversehrt und eng sind. Besonders der letzte Satz vom Nichtverschieben der Beichtstühle und von der Unversehrtheit und Enge der Beichtgitter zwingt zu dem Schlusse, dass Beichtstühle verschoben und dass es Beichtgitter gab, die zu eindeutigen Zwecken versehrt und weit gemacht wurden. Ein geweitetes Beichtgitter scheint auch zwischen dem uns schon bekannten englischen Jesuiten Garnet und seiner Beichttochter Lady Anna Vaux vorhanden gewesen zu sein. Stellen aus Briefen der Dame an den Jesuiten lassen wenigstens mehr auf irdische als auf himmlische Liebe schließen. Jedenfalls erklingt aus ihnen ein Ton, der mit dem in den Ordenssatzungen vorgeschriebenen stark kontrastiert. So unterschreibt sich Lady Anna einmal: Dein und nicht mein Eigentum. Ferner: Zu leben ohne dich ist nicht Leben, sondern Tod. Oh, dass ich dich doch sehen könnte! Reiche und vornehme Frauen sind und bleiben nun einmal besonders bevorzugtes Gebiet jesuitischer Seelsorge, trotz aller Dekrete und Vorschriften der offiziellen Ordenssatzungen. Frauen niederen Standes werden allerdings satzungsgemäß vernachlässigt. Von Ignatius von Loyola, dessen Hinweis auf sehr vornehme Frauen wir schon kennen, berichtet uns die Geschichte. Eine Spanierin, die in den ersten Zeiten nach seiner Bekehrung ihm viele Wohltaten erwiesen hatte, Elisabeth Rosa, wies er, als er sein Streben auf Größeres richtete, barsch ab, und als sie gar geliehenes Geld zurückforderte, sagte er sich mit Emphase von ihr los. Die Gesellschaft Jesu beschäftige sich nicht mit Frauen. Zur selben Zeit aber pflegte er enge Beziehungen mit der Tochter Kaiser Karls V., Margarete Herzogin von Farnese. Er wurde ihr Beichtvater und gab ihr seinen bedeutendsten Genossen, den Jesuiten Leines, seinen Nachfolger im Ordensgeneralat, als Reisebegleiter mit nach Genua, als die Herzogin ihren kaiserlichen Vater dort begrüßen wollte. Eigenhändig taufte er ihre 1541 geborenen Zwillinge, die Belege bei Druffel, Ignatius von Loyola an der römischen Kurie, München, 1879, Seite 9 und 36. Auch die Tätigkeit jesuitischer Beichtväter an Fürstenhöfen, von der im nächsten Abschnitte ausführlich zu handeln ist, richtete sich intensiv auf die fürstliche Frau. Dies geschichtlich feststehende Verhalten des Ordens wird durch meine persönlichen Erfahrungen bestätigt. Ich brauche mir nur ins Gedächtnis zurückzurufen, was ich im Elternhause, in so vielen verwandten und befreundeten Familien und später in der eigenen Ordenstätigkeit erlebt habe. Meine Mutter, als vornehme Frau, war Gegenstand fortwährender jesuitischer Bemühung, die auch äußerlichen Ausdruck erhielt, durch ein vom Ordensgeneral Anderledi unterzeichnetes Diplom, worin sie aller Gnaden und Ablässe des Ordens teilhaftig gemacht wurde. Die Jesuiten Behrens, Wertenberg, Hausherr, Meschler folgten sich bei ihr in ununterbrochener Reihe jahrzehntelang bis zu ihrem Tode 1903 als Seelenführer und Beichtväter. Meine gute und liebe Mutter, was hat sie sich in bestem Glauben mit opfermutigem Willen dem jesuitischen Einflusse hingegeben? Wie ein Kind war sie ihren jesuitischen Beratern gehorsam. Vertrauensselig spendete sie ihnen Wohltaten über Wohltaten, gab den uneigennützigen Seelenführern mit vollen Händen von den Gütern dieser Welt. Zorn und Erbitterung erfassen mich, wenn ich daran denke, wie der Jesuitismus diese hervorragende Frau umsponnen und ausgenutzt hat. Ähnlich ging es bei vielen anderen Frauen meiner Verwandtschaft. Meine Schwester Antonia war recht eigentlich Seelensklavin der Jesuiten Behrend, Brinkmann und Hausherr. Meine Tante, Gräfin Therese von Lohe, geborene Gräfin Arco Zinneberg, verdiente die gleiche Bezeichnung dem Jesuitenhausherr gegenüber. Die Jesuiten Behrens, Löffler, Meschler, Fäh, Schäffer gingen aus und ein auf Schlössern des rheinisch-westfälischen, schlesischen und süddeutschen katholischen Adels, und überall waren es die Schlossherrinnen, weniger die Schlossherren, die der jesuitischen Leitung sich ergaben. Die adeligen Familien Drosse-Wischering, Galen, Fürstenberg, Geier, Matuschka, Waldburg-Wolfegg, Metternich, Oberndorf, Loé, Stolberg und andere waren und sind durch die Frau dem Jesuitismus verbunden. Als ich selbst nach meiner asketischen und wissenschaftlichen Ausbildung in die Ordenstätigkeit eintrat, war es offenbare Absicht meiner Oberen, meine vielen verwandtschaftlichen Beziehungen nach dieser Richtung hin auszunutzen. Und hätte ich nicht selbst zu wiederholten Malen energischen Widerstand entgegengesetzt, ich wäre zweifellos adeliger Damenpater geworden. Wie wenig die Ordenssatzungen über die Art, wie Frauen Exerzitien zu geben sind, bei adeligen Damen innegehalten werden, erfuhr ich bei geistlichen Übungen, die ich im Jahre 1889 oder 1890 einer großen Anzahl von adeligen Damen geben musste. Weder in einer Kirche noch in einer Kapelle fanden sie statt, wie die Vorschrift lautet, sondern im Tanzsaale des prächtigen Erbdrostenhofes zu Münster in Westfalen.